mit Musik von Dorothee Eberhardt, einer Komponistin und Musikpädagogin aus Memmingen, Jahrgang 1952. Ihr Stück Taxis für Flöte und Klavier bieten Elisabeth Weinzierl und Eva Schieferstein. Thank you. Taxis. Ein Stück für Flöte und Klavier von Dorothee Eberhardt, gespielt von Elisabeth Weinzierl und Eva Schieferstein. Mit dem 2017 in Starnberg verstorbenen Komponisten Wilhelm Killmeier geht's hier im Concerto Bavarese weiter. Ausgebildet an der Ludwig-Maximilians-Universität, später Ballettdirigent an der Bayerischen Staatsoper und Professor für Komposition an der Münchner Musikhochschule. Wir hören Killmeyers Sinfonie Nummer 3 mit dem Titel Menschenlos. Jörg Wiedmann dirigiert das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Thank you. Thank you. Das war die Sinfonie Nummer 3 von Wilhelm Kilmeier in einer Aufnahme aus dem Jahr 2017 mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Jörg Wiedmann. Und mit einem Live-Mitschnitt machen wir auf Bayern 2 auch weiter, entstanden im Sommer 2000 in der Münchner Musikhochschule. Wilfried Hillers Sappho-Lieder interpretieren die Flötistin Vera Becker, der Cellist Andreas Suttner und der Via Nova Chor München unter Kurt Suttner. Thank you. Wir hörten Wilfried Hillers Sappho-Lieder, vorgetragen vom Via Nova Chor München. Dazu spielten Vera Becker Flöte und Andreas Suttner Cello. Die Leitung hatte Kurt Suttner 2017 in der Münchner Musikhochschule. Hamburg 1984. Heinz Winbecks Jagdquartett wird uraufgeführt, hier im Concerto Bavarese gespielt vom Leopold Mozart Quartett. Thank you. Thank you. Das Leopold-Mozart-Quartett, 2005 von Musikern der Augsburger Philharmoniker gegründet, interpretierte das Jagdquartett von Heinz Winbeck. Mit Trauermusik machen wir im Concerto Bavarese weiter, komponiert von Karl Amadeus Hartmann, anlässlich des Überfalls Hitlerdeutschlands auf Polen 1939. Concerto Funebre lautet der Titel. Der Geiger Christian Altenburger wird unterstützt vom Münchner Rundfunkorchester unter Marcello Viotti. Thank you. Thank you. Thank you. Concerto Funèbre für Violine und Streichorchester von Karl Amadeus Hartmann. Der Geiger Christian Altenburger wurde begleitet vom Münchner Rundfunkorchester unter Marcello Viotti, 2001 in der Münchner Herz-Jesu-Kirche. Die bis zu ihrem Tod 2023 in München lebende Komponistin Gloria Coates setzt den Schlusspunkt im Concerto Bavarese mit der Sinfonie Nummer 1, Music on Open Strings. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks wird geleitet von Elgar Howarth. Thank you. Thank you. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks spielte unter der Leitung von Elga Howarth die Sinfonie Nummer 1, Music on Open Strings von Gloria Coates.